allein muss er. Allein muss er. Allein. Allein muss er. Allein muss er. Allein. Es macht die Höllenmusik, Bitch. Dottet, du sitzt auf dem Stress. Ein fetter Feier, der dich weckt in deiner Nacht. Siehst auch, wenn du angezogen bist, zeig mal mit dem Finger auf dich. Denn du bist diese dumme Hure, die für Cash rumfickt. Ich komm mit Lederhandschuh und stranguliere dich zu Tode. Dein Genick zerbricht, komm schau mir ins Gesicht. Und du siehst Augen eines Killers, der ein Fick auf dich gibt. Die Blutspuren weggepischt von dem Glas, Tisch auf den dein Kopf rumliegt, nachdem ich ihn abtrete. Eine lebende Legende unter Noten. Mörder brennt den Kopf von deinem Körper. Spuren Silversurfer für den Astros. Meine Wörter, der sich immer mehr ausbreitet. Und unvorbereitet wirst du nun der Ausgeweitet für Organe und Teile und Teile. Ich mach die Höllenmusik, Bitch. Stunden werden aufgeschnitzt. Die Situation ist im Griff. Wenn ich dich langsam erstick und du im Plastik verendest, Körperteile werden versendet an zahlende Empfänger. Ein Ersatzteilspender. Ich mach die Höllenmusik, Bitch. Stunden werden aufgeschnitzt. Die Situation ist im Griff. Wenn ich dich langsam erstick und du im Plastik verendest, Körperteile werden versendet an zahlende Empfänger. Ein Ersatzteilspender. Du kannst mir nicht entkommen, die Augenblicke sind verschwommen. Durch K.O. Tropfen und all dein Hoffen ist für umsonst. Denn in Albatroms befindest du dich ja im Zwielicht für mich. Ein gefundenes Fressen. Und niemand kann dich retten, selbst wenn sie den Versuch gestartet hätten. Mich kann man schwer entdecken. Ich bin sowas wie ein Geist, der durch die Nächte herumschleicht. Auf der Suche nach Frischfleisch entgeh ich Fahrt und Polizei. Und das Morden macht mich frei. Keiner, der am Leben bleibt, meine Taten perfekt geteilt. Unter dem Mondschein find ich mich bei dir ein Zuhause in deinem Heim. Steht der Mörder dann allein, an sich zu nehmen, was er braucht. Von einer wehrlosen Frau, die nur als Ersatzteillager noch etwas taugt. Ich mach die Höllenmusik, Bitch. Stunden werden aufgeschnitzt, die Situation ist im Griff. Wenn ich dich langsam erstick und du im Plastik verendest, Körperteile werden versendet an zahlende Empfänger. Ein Ersatzteilspender. Ich mach die Höllenmusik, Bitch. Stunden werden aufgeschnitzt, die Situation ist im Griff. Wenn ich dich langsam erstick und du im Plastik verendest, Körperteile werden versendet an zahlende Empfänger. Ein Ersatzteilspender.